1270. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Julia Holewinska. Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann. Ein Wohnzimmer. An den Wänden Hirschgeweihe und Jagdgewehre. Auf der Kommode ein ausgestopfter Fuchs. Neben dem Sessel ein ausgestopfter Hund und ein ausgestopfter Hase. Unter dem Lüster an einer Schnur eine ausgestopfte Ente. Bring mir die Tasse. Hörst du schlecht? Die Tasse für den Kräutertee. Die Kräuter sind das Einzige, was mir noch hilft. Diese verdammten Quacksalber haben mir mit ihren Medikamenten den Magen ruiniert. Du wolltest dir das Honorar für den Privatarzt sparen, was? Weil du lieber ins Ausland fahren wolltest. Als gäbe es bei uns nicht genug zu sehen. Nirgends sonst gibt es solche Wälder. So prächtige Tiere. Gut, Tschernobyl hat sicher ein bisschen geschadet. Aber dafür hatten wir dann auch große Pilze in den Wäldern. Riesige Steinpilze, Birkenröhrlinge und Fliegenpilze. Weißt du noch, Hündchen, was wir für einen Hirsch geschossen haben an der sowjetischen Grenze? Ich hatte Sorge, die Grenzer würden ihn uns wegschnappen, so dicht waren wir schon an der Grenze. Aber was war das überhaupt für eine Grenze zur Sowjetunion? Wir waren doch damals mit den Russen wie Bruder und Schwester. Heute will jeder Europäer sein. Dabei sind wir Slawen. Und was zum Teufel haben wir schon von Europa? Überall Neger und Araber, Hindus mit Turban in den Straßen. Sodom und Gomorra. Aber dieser Hirsch war so groß. Vielleicht hat auch er ein bisschen was von Tschernobyl abbekommen. Könnte ich jetzt doch ein richtiges Wildragout essen? Kannst du aber nicht. Was hat der Arzt gesagt? Nur Fisch und Geflügel. Du und deine europäischen Ärzte. Diese Kretins. In der Sowjetunion und damals auch bei uns hätte kein Arzt mir jemals verboten, Fleisch zu essen. Ohne diese Ärzte wärst du schon lange so tot wie deine ausgestopften Tiere da an der Wand. Seit wann sind wir per Du? Als Kind hast du mich immer mit Vater und Sie angeredet. Oh ja, ja. Ja, ja. Bei Verstoß so viele Schläge wie das Datum im Kalender. In der zweiten Monatshälfte habe ich deshalb immer schon besonders darauf geachtet, jeden Satz mit diesem beschissenen Vater zu beenden. Einmal sagte ich, ich bin um 9 wieder da. Ich hatte eben die Schuhe angezogen, wollte loslaufen. Da hast du mich an der Hand gepackt und gefragt, ob ich nicht etwas vergessen hätte. Und ich, Idiotin, ach ja, die Schlüssel, danke, dass du mich daran erinnert hast. Du hast geschrien, jetzt hast du es schon wieder vergessen, ich bin nicht dein Kumpel. Zieht es dich so zu diesem Hurensohn, dass du die grundlegenden Prinzipien dieses Hauses vergisst? Es war der 30. März. Und obwohl ich fast erwachsen war, hast du mich übers Knie gelegt und zack, die doppelte Zahl auf den Hintern. 60 Mal auf den nackten Hintern. Verdammte 60 Mal. Weißt du, dass du heute dafür hinter Gitter kommen könntest? Wenigstens ist was aus dir geworden. Ich habe dich gut erzogen. Nicht so wie du, dein Söhnchen. Vor dem hat keiner Angst. Eine Schwuchtel ist er, kein Kerl. Zur Armee geht er auch nicht. Bauchschmerzen. Ich darf mich nicht aufregen. Ich sterbe. Die Flecken auf meinen Händen werden größer. Mein Haar wird grau. Von grauem Haar ist bis jetzt noch keiner gestorben. Aber ich habe Krebs. Du hattest Krebs. Die Ärzte haben alles rausgeschnitten. Sie sagen, du bist kerngesund. Nur deine Ernährung, die musst du umstellen. Und an dieser deiner Diät werde ich sterben. Ich weiß, dir kommt das zu Pass. Aber so schnell geht das nicht. Noch würde ich das eine oder andere Reh zur Strecke bringen. Im Wald und im Bett. Dann entscheide dich. Für was? Stirbst du oder bist du ein Don Juan? Ich sterbe. Das ist doch klar. Siehst du das nicht? Nein. Ich habe große Angst vor dem Tod. Ich habe in letzter Zeit solchen Hunger auf Süßes. Da oben soll es keinen Kuchen geben, geschweige denn Cremetorten. Dieser Herrgott lässt angeblich weder Süßes auftischen noch anständiges Fleisch. Vielleicht hängt er deshalb wie ein Hungerleider am Kreuz. Seit wann denkst du an Gott? Du, ein alter Kommunist, Oberst der polnischen Armee? Aber ein Stück Kuchen würde ich jetzt essen. Mach mir Kuchen, denn von dem Grünzeugs sterbe ich. Und gib mir meine Flinte. Die Tochter gibt dem Vater die Flinte. Er steht vom Sessel auf, es ertönt ein Jagdsignal. Die Tochter stellt den Teller mit Fisch auf den Tisch und geht hinaus. Na, meine Kleine, jetzt werden wir uns amüsieren. Alles wird sein wie früher. Schiene, Läufe, Kolben, Auswurf, Sicherung, Abzug, Korn. Hündchen, mach dich bereit. Es geht gleich los. Du bist hier irgendwo in der Nähe, verfluchtes Biest. Ach, du bist auch nicht mehr der Jüngste, was? Wir kämpfen also von gleich zu gleich. Mal sehen, wer von uns als Erster verreckt. Wo ist meine Tritonmuschel? Bestimmt hat sie wieder versteckt. Immer versteckt sie alles vor mir. Nur gut, dass sie nicht auch noch die Flinten von der Wand geholt hat. Oh, da ist sie ja. Jetzt nur ruhig Blut bewahren. Eins, zwei, drei. Pschu, pschu, pschu. Meine Trophäen. Ihr seid das Einzige, was mir geblieben ist. Ihr allein versteht mich. Meine geliebten Geweihe, Schädel, Häute, Schnurrhaare von Füchsen und die Schwungfedern einer Waldschnepfe. Ich werde nie wieder jagen gehen. Ich habe solche Angst vor dem Sterben. Solche Angst. Schläfst du? Hast du wieder Jagd gespielt? Weißt du noch, wie wir zusammen auf Jagd waren? Setz dich her. Erinnerst du dich, wie wir das Wildschwein geschossen haben? Ja. Ich erinnere mich an jede Einzelheit. Leider. Es war doch schön. Du hast den Jägereid abgelegt. Du hast mich gezwungen. Du hast mich gedrillt wie ein Jung. 40 Liegestütze, 200 Rumpfbeugen. Sogar wenn ich meine Periode hatte. Ich war so stolz auf dich, als du den Eid ablegtest. Mit meinem Eintritt in die Schar der polnischen Jäger gelobe ich feierlich, die Gebote der Jagdethik zu beachten, sowie den guten Namen des polnischen Jagdverbandes und die Würde des polnischen Jägers reinzuhalten. Weidmanns Heil! Weißt du noch, wie wir unser erstes Reh erwischt haben? Du hast geweint vor Glück. Ich war 13, ich wollte gar nicht mit. Aber du hast nicht mit dir reden lassen. Also zogen wir los, Schulter an Schulter, wie in den Krieg. Ich war bis zu den Achseln nass vom Tau und plötzlich waren sie da. Rehbock und Ricke. Du hast ihnen ein zweites Borodino oder Stalingrad bereitet. Das Blut floss wie im Rambo. Endlich redest du wie ein Mensch. Mein Blut, meine Tochter. Das Reh versuchte noch aufzustehen. Es war am Bauch getroffen, die Eingeweide quollen heraus. Es schlug aus, du hast befohlen, dass ich es an den Beinen halten soll. Es schrie entsetzlich. Ich dachte, ich könnte es nicht länger festhalten. Aber meine Angst vor dir war so groß, dass ich meine letzten Kräfte mobilisierte. Es wurde auch immer schwächer. Schließlich hast du ihm die Kehle durchgeschnitten. Und es bewegte sich gar nicht mehr. Es wurde in meinen Armen steif. Du fingst an zu lachen. Die Tränen liefen mir die Wangen herunter. Aber ich hatte solche Angst vor dir, dass ich lachte wie du. Die Ricke war trächtig. Ich lachte, weil wir zwei auf einmal erlegt hatten. Kinderüberraschung. Ich hatte mein Leben lang Angst vor dir. Warum kommst du eigentlich her? Um mich zu beschimpfen? Ich komme zurecht. Im Gegensatz zu dir habe ich vor nichts Angst. Du hast Angst. Ich hatte noch nie vor irgendetwas Angst. Noch nie, verstehst du? Du hast Angst vor dem Tod. Ich habe Lust auf Süßes. Kauf mir einen Schokoriegel. Was ist das für eine Flinte? Eine Merkel-Suhl, Kaliber 1270. Sie hat ein paar Jahre auf dem Buckel, aber sie ist eine heiße Braut. Wen kann man damit töten? Das ist eine Waffe für Vögel. Aber man kann auch ein Wildschwein damit erlegen. Warum? Willst du wieder jagen gehen? Du weißt nicht, wie mich das freuen würde. Und dich? Kann man dich damit töten? Was tust du? Ich werde dich töten. Entschuldigung, streicheln. So hieß das doch bei euch, oder? Ein Stück Wild streicheln. Also werde ich gleich Sie streicheln, Vater. Wo möchten Sie getroffen werden, Vater? Ins Herz? Eine Kugel? Tochter, was sagst du da? Zwei. Den eigenen Vater. Aus dieser Entfernung treffe ich bestimmt. Das ist doch eine Sünde. Was tust du? Ich halte den guten Namen des polnischen Jagdverbands rein. Leg die Waffe weg, um Gottes Willen. Ja, wenn die Not am größten ist, Gott am nächsten. Na, Väterchen, wollen wir singen? So wie früher, als du abends an mein Bett kamst und mir Schlaflieder gesungen hast. Jägerlieder und die Internationale. Mach keine Dummheiten. Leg die Waffe weg. Sing. Sonst passiert wirklich noch was. Lass uns singen. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die sing, sing oder ich erschieß dich. Stets man noch zum Hummern zwingt, das Recht wie Glut im Krater her. Sing, nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit lauter Drängen, Herr der Sklaven, lauter Vater. Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger, alles zu werden, strömt zu auf. So, jetzt haben wir gesungen. Häng die Flinte wieder an ihrem Platz und geh nach Hause. Nein. Nein, ein bisschen bleibe ich noch. Ich glaube, ich schieß dir doch in den Kopf. Hör auf. Ich wollte schon immer wissen, wie das menschliche Gehirn aussieht. Mir geht es nicht gut. Sieh nur, meine Hände. Wie runzlig sie sind. Leg die Flinte weg. Du bist ja wahnsinnig. Eins. Ich flehe dich an. Zwei. Drei. Sie schießt an die Decke auf die Ente, die dem Vater in den Schoß fällt. Pause. Schau mal, was für ein gutes Auge ich habe. Das habe ich von dir. Jetzt habe ich dir deine ganzen Plüschviecher runtergeschossen. Jetzt hast du sie alle bei dir. Du hast ganz schön Angst gehabt, oder? Aber jetzt ist es vorbei. Kuschel dich an dein Entchen und an dein Füchslein. Verdammt, was stinkt denn hier so? Hast du dir etwa in die Hose geschissen? Geh endlich. Ich komme zurecht. Ich bin sehr müde. Die Tochter geht. Wieder ertönt ein Jagdsignal. Man hört Knochen brechen, Schüsse, Lachen, Jagdhörner, Gesang, Brüllen und Quieken. Alles geschieht wie im Traum. Du weißt nicht, wie die Beine aus Angst kurz vor dem Tod beschleunigen. Carl Lewis, Morris Green oder Usain Bolt sind nichts dagegen. Aber in meinem Fall gab es keine Ovationen. Medaillen, Fotografen. Du wolltest mich fangen, aber ich gab mich nicht so schnell geschlagen. Du hattest mir fast den Hinterlauf weggeschossen. Ich blutete, aber du verfolgtest meine Spuren im Schnee. Schließlich hast du mich mit deiner 1270er Büchse aufs Korn genommen, das Auge zugekniffen und geschossen. Ich blutete? Du hast mein abgerissenes Bein vom Boden aufgehoben. Es heißt, Hasenpfoten bringen Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Ich erinnere mich gut an dich. Du hast mir einen Zweig in den Mund gesteckt und an die Stelle, an der du mich getroffen hattest. Mitten in den Bauch. Gevögelt. Einen dritten Zweig hast du dir an den Hut gesteckt. Ein Jagdritual. Du zogst ein Messer, hast mir die Kehle durchgeschnitten. Verfluchte Scheiße, elendes Viech. Du hast mir die Jacke besudelt. Dann hast du meinen Bauch abgeklopft. Ein paar Stunden zuvor hatte ich meine Frau geliebt. Er hat noch gevögelt vor seinem Tod, riefst du deinen Kumpels zu. Du hast meinen Penis herauspräpariert. Ein ganz schönes Drum, sagtest du anerkennend. Dann hast du ein Stück um den After weggeschnitten, das Fell am Hals entlang der Luftröhre aufgetrennt und mir den Bauch aufgeschlitzt. Ganz langsam, damit die Innereien ganz bleiben. Daraus kann man Wurst machen. Du hast ein paar grüne Äpfel aus meinem Magen geholt. Siehst du, etwas verbindet uns doch. Wir mögen beide Äpfel. Schließlich hast du mir mit einem kräftigen Ruck das Herz ausgerissen. Das war dann schon fast das Ende. Du hast die Geweihäste gepackt und sie nach links und nach rechts gedreht. Zuletzt hast du mir den Kopf abgeschnitten und ihn auf die Ladefläche eures Autos geworfen. Zu dritt habt ihr den Rumpf vorn angehoben und das Blut in einen Eimer laufen lassen. Man kann ein schmackhaftes Schwarzsauer daraus machen. Wohlbekomm's. Du hast mich getroffen, obwohl ich weit weg war. Du hast mich lange suchen müssen. Stunden. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was passiert war. Das Blut floss mal schnell, mal langsam aus mir raus. Aber ich lebte noch. Meine Flügel waren durchschossen. Zwischen den Federn schauten blutige Knochen heraus. Als du mich dann gefunden hattest, hast du mich am Hals gepackt und einmal kräftig umgedreht. Und das war's. Meine Augen, in denen immer noch etwas Leben war, sahen dich die ganze Zeit an. Du hast weggeschaut. Erinnerst du dich an diesen Blick? Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Julia Holewinska. Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann. Als Vater und Tochter hörten sie Christian Redl und Gabriela Maria Schmeide, Sprecher Eckhard Röhlke. Musik und Tongestaltung Jean-Boris Schimczak. Regieassistenz Anke Beims. Regie Stefanie Hoster. Produktion Deutschlandradio Kultur in Kooperation mit dem Theatertreffen Stückemarkt der Berliner Festspiele 2013.